Dass ich's lebe. Niemand ist niemals gefeit. Nicht zu dieser Zeit. Viel steht mir nicht zu. Doch du weißt, dass ich's nehme. Gleich was ich dir so gern. Tun kannst das nur du.